Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun Experiment Mensch, die christliche Anthropologie Karl Rahners. Eine Sendung von Astrid Nettling. Ja, ich denke, dass Karl Rahner zu denjenigen gehört hat, die in den 60er Jahren so etwas suchten wie den Anschluss an einen neuen Aufbruch des Menschen im Umgang mit sich selbst. Am 25. September 1965 hält der Theologe Karl Rahner in Den Haag einen bemerkenswerten Vortrag mit dem Titel »Experiment Mensch – Theologisches über die Selbstmanipulation des Menschen«, worin der streitbare 61-jährige Jesuit die »neue Wirklichkeit und die begonnene Zukunft der Selbstmanipulation des Menschen« feststellt. Diese radikal neue Epoche ist im Kommen. Und zwar in allen Dimensionen. Sie unterscheidet sich trotz vieler fließender Übergänge von den unbedachten Präludien der Selbstmanipulation der ganzen bisherigen Menschheitsgeschichte. Sie zielt nicht auf dieses oder jenes am Menschen, sondern auf den Menschen. Sie will aufgrund der neuen Erkenntnisse aller anthropologischen Wissenschaften in das letzte Gefüge des Menschen eindringen, um es umzugestalten. Sie will einen neuen, anderen Menschen, nicht als Utopie des Übermenschen, sondern ihn nüchtern entwerfen, planen, wissenschaftlich errechnen und ihn dann nach diesem Planentwurf technisch herstellen. Deutliche Worte, in denen der Theologe hellsichtig vorwegnimmt, was in unseren Tagen, spätestens seit der Entschlüsselung der letzten Sequenz des menschlichen Genoms, dem bislang tiefsten Vorstoß in das innere Gefüge des Menschen durch die Wissenschaft, zu einer heftig wie kontrovers diskutierten Wirklichkeit geworden ist. Doch wo man erwarten würde, dass Rahner als Theologe moralische Bedenken anmeldet und warnt, da darf, ja soll laut Rahner, Selbstmanipulation sein. Der Mensch ist für eine christliche Anthropologie das sich selbst manipulierende Wesen. Man muss das im Zusammenhang sehen mit der fortschrittlichen Öffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, das ja 1965 zu Ende gegangen ist. Hier haben die Menschen versucht, die Wirklichkeit nochmal vorurteilsfrei in den Blick zu bekommen und bestimmte Tabus, die im Laufe der Vergangenheit errichtet worden waren über das Verhalten des Menschen und über die Erkenntnis des Menschen, es war ja noch nicht so lange zurück, dass man die Evolutionslehre verurteilt hat oder dass man immer noch nicht den Fall Galilei verdaut hatte. Da ist also ein Ton eines neuen Aufbruches bei Karl Rahner, der damals auch junge Leute, ich war 24 Jahre alt, und mitten im Studienende durchaus positiv begeistert und erfasst hat. Dietmar Miet ist heute Professor für Theologische Ethik an der Universität Tübingen. Als den hoffnungsvollen Anfang eines Anfangs, sich der veränderten Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts gegenüber zu öffnen, hat Rahner selbst dieses Konzil, das 1959 von Papst Johannes dem 23. einberufen wurde und in dem er als Berater aktiv beteiligt war, charakterisiert. Eine Wirklichkeit, die durch moderne Rationalität, Wissenschaft und Technik geprägt ist und in der die Frage nach Wesen und Bestimmung des Menschen unter eben diesen Bedingungen Antwort finden muss. Karl Rahner? Der Mensch ist grundsätzlich operabel und darf es sein. Setzen wir diesen Satz voraus, dann ist das Erste, was der Theologe sich selbst, den Christen und der Kirche sagen muss, dass man über diese Selbstmanipulation des Menschen nicht erschrecken soll. Von vornherein das heraufziehende Zeitalter der Selbstmanipulation zu verdammen, in lyrische Klagen auszubrechen über würdelose Barbarei, über die Zerstörung des Natürlichen, über kalten technischen Rationalismus, das alles wäre nur ein Zeichen eines feigbürgerlichen Konservativismus, der sich hinter falsch verstandenen christlichen Idealen und Maximen versteckt. Die Welt von morgen wird anders sein als die von heute. Und in dieser Welt wird der Mensch in einem früher ungeahnten und unpraktikablen Ausmaß der Mensch sein, der als Einzelner und als Gesellschaft sich selbst plant, steuert, manipuliert. Unerschrockene Offenheit also als ein Erfordernis, um dieser neuen Wirklichkeit überhaupt gerecht werden zu können. Nicht als konservative Warner und Retardierer, vielmehr mit christlicher Nüchternheit haben sich Theologie und Kirche dieser geschichtlichen Herausforderung zu stellen. Denn für Rana bedeuten Planung, Steuerung und Selbstmanipulation keine Pervertierung menschlicher Natur, sondern machen im Gegenteil die neue Erscheinung menschlichen Freiheitswesens aus. Der Mensch ist weiter umfassender, radikaler, handgreiflicher der geworden, der er nach christlichem Verständnis ist. Der Freie, der sich selbst überantwortet ist. Ich denke, man muss im Auge haben, dass dieser Artikel 1965 erschienen ist. Das heißt eben einerseits am Ende des Konzils und andererseits vor der Enzyklika Humanae Vitae, die 1968 erschienen ist. Also wenn Sie jetzt als Hintergrund die Frage nehmen, ob die katholische Kirche die technische Empfängnisregelung erlaubt, dann können Sie es als eine Ermunterung Karl Rahners sehen, in diesem Eingriff etwa in das menschliche Reproduktionsverhalten noch nicht einen Eingriff in das Wesen des Menschen zu betrachten oder, wie es dann später in Zyklika heißt, das sei eine Verletzung der Natur des Menschen, wenn man diesen Empfängnisakt, wie es heißt, manipuliere. Das heißt, hier war an sich ein Aufbruch vorgesehen, auch in der katholischen Kirche, um zu einer offeneren Stellungnahme zu gelangen bei der Frage des Umgangs des Menschen mit seiner Geschlechtlichkeit und mit seinem reproduktiven Verhalten. Und vielleicht hätte sich der katholische Kirche einen wirklich belastenden Streit erspart, wenn sie hier Karana gefolgt wäre. Der operable Mensch, der sich selbst plant, steuert und manipuliert, steht also für Rahner dem Grundverständnis des Christentums ganz und gar nicht entgegen. Denn für den freien und sich selbst überantworteten Menschen stellt die Natur, die äußere wie auch die eigene, nichts Unantastbares dar. Welt und Natur sind christlich nicht das numinos waltende Unberührbare, in das der Mensch sich demütig geborgen erfährt, sondern das endlich nicht numinos Geschaffene, dem der Mensch als der wahre Partner des weltjenseitigen Gottes herrscherlich gegenübertreten kann und soll. Und das bedeutet auch, dass der Mensch der Homo Faber sui ipsius, der Hersteller und Schöpfer seiner selbst ist. In diesem Sinne lautet es bereits bei dem Renaissance-Philosophen Pico della Mirandola: Du selbst sollst nach deinem Willen und zu deiner Ehre dein eigener Werkmeister und Bildner sein und dich aus dem Stoffe, der dir zusagt, formen. Im 18. Jahrhundert wiederholt Johann Gottfried Herder diesen Gedanken, wenn er den Menschen als ersten Freigelassenen der Schöpfung bezeichnet, der sich selbst Zweck und Ziel der Bearbeitung ist. Im 20. Jahrhundert spricht der Existenzialismus davon, dass die Existenz des Menschen seiner Essenz vorausgehe, dass der Mensch sein Was-Sein selber bestimme, durch seinen Entwurf, seine Wahl, seine Freiheit. Von Genmanipulation war damals noch nicht die Rede. 1965 sah das schon anders aus. Daher hebt Rahner in seinem Vortrag hervor: Das Neue ist nicht die Tatsache, dass der Mensch der Faber sui ipsius ist, sondern dass diese Grundverfassung des Menschen heute in einer ganz neuen Weise geschichtlich in Erscheinung tritt. Er hat ohne weiteres gesehen, dass wir eine Tradition der Selbstmanipulation haben. Er hat beispielsweise gesagt, dass schon, wenn ich eine Tasse Kaffee mit ihrem Koffein trinke, um meine Wachheit zu verändern, dann ist das bereits ein Akt der Selbstmanipulation. Aber jetzt ist es so, dass sich der Mensch gleichsam selber thematisiert in seinen entscheidenden Vorgang, nämlich das Entstehen als Geburt auf der einen Seite und auf der anderen Seite sein Leben auf den Tod hin. In diesen beiden Bereichen haben wir heute in der Tat, das hat er, denke ich, prophetisch sehr gut gesehen, sowohl im Bereich des Umgangs mit dem Sterben als auch im Bereich des Umgangs mit dem werdenden Leben, die größten Probleme, uns gleichsam in unserer Verantwortung neu zu finden. Bei Karl Rahner ist es nun freilich so, dass er zunächst einmal nicht die Bedenken in den Vordergrund stellt, sondern die positive Öffnung, die hier erfolgen muss. Der Mensch soll nicht eine Schranke hier errichten, sondern er soll tatsächlich versuchen, dies als neuen Aufbruch zu erfassen. Allerdings gilt dies mit einer gewichtigen Einschränkung. Der Mensch ist zwar für die christliche Anthropologie ein Selbstschöpfer, aber, so Dietmar Miet, Karl Rahner hat natürlich immer auch gesehen, dass dieser Mensch ein Mitschöpfer ist. Also er hat das Schöpfertum des Menschen nicht in einer völligen Ursprungsfreiheit gesehen, sondern immer als eine Mitwirkung an der Schöpfung Gottes. Das heißt, der Mensch ist zwar operabel, weil er sich eben selbst aufgegeben ist und sich selbst mit hervorbringt. Aber der Ton liegt hier selbstverständlich auf dem Mit und absolute Neuschöpfung des Menschen selber. Das kommt bei Karane überhaupt nicht in Frage, dass der Mensch sich selber in seinem gesamten Wesen, in seiner gesamten Natur objektiviert. Das hält er für unmöglich. Und zwar, weil etwa ein Mensch, der sich selber neu erschaffen wollte, ja darunter litte, dass er selber noch ein unvollkommenes und endliches Wesen ist. Das heißt also, ein Mitgeschöpf wie der Mensch kann keine neue Schöpfung, die eine bessere wäre, hervorbringen, wäre immer davon abhängig, welche Fehlerfähigkeit bei ihm selber vorgegeben wäre. Dennoch steht dem sich selbst manipulierenden Menschen sehr viel offen. Zu viel für viele. Eindringlich mahnt daher der Moralist, dass längst die Situation gekommen sei, in der der Mensch lernen müsse, dass er nicht alles tun darf und soll, was er tun kann. Worauf der Skeptiker nüchtern und realistisch antwortet, dass wohl nicht zu erwarten sei, dass der Mensch unterlassen werde, das zu tun, was er tun kann. Ihnen hält Karl Rahner entgegen, was er wirklich kann, soll er auch ruhig tun. Das heißt, was der Mensch unter den Bedingungen seiner Fehlerfähigkeit und Endlichkeit, aber gleichwohl als ein freies und sich selbst überantwortetes Wesen zu tun und deshalb auch zu verantworten vermag. Doch dies zu ermitteln ist schwierig. Zwar soll die Wissenschaft aktiv und planmäßig gegen Tod, Krankheit, Leiden und Behinderung vorgehen, aber sie muss nach Rahner genauso darauf bedacht sein, dass ihr Können und damit die Selbstmanipulation den Menschen nicht mit sich selbst in einen radikalen, zerstörerischen Widerspruch setzt. Das könnte man heute so ausdrücken. Eine somatische Gentherapie beispielsweise stellt im Grundansatz keine radikale Verantwortungsfrage, außer dass man natürlich die Folgen beherrschen muss und dass sie gelingen soll. Aber beispielsweise ein Keimbahnzelleneingriff, der als solcher eine Veränderung des Menschen darstellen würde, vielleicht, wenn man es isolieren könnte auf eine ganz bestimmte Verhinderung einer negativen Erscheinung, dann kann man natürlich, das wird man ja auch tun, erneut darüber reden. Aber wenn es darum geht, aufgrund des Zusammenhangs aller genetischen Merkmale des Menschen tatsächlich einen Menschen hervorzubringen, der aufgrund des Eingriffs an einer Stelle dann über Generationen hinweg verändert wäre, ohne dass wir diese Veränderung in ihrer Wirkung auf die Umwelt und auf den Menschen selbst zurückberechnen könnten, das wäre eine Störung des Wesens des Menschen. Deshalb gibt Karl Rahner zu bedenken, die Selbstmanipulation der Menschheit darf nicht gedacht werden nach dem Modell eines Experiments in einem begrenzten Labor, in dem man meist die isolierten Prozesse vor- und rückwärts laufen lassen kann. Der Mensch muss sich stets bewusst bleiben, dass er mit seinem Handeln irreversible und möglicherweise negative Folgen seines Tuns verschuldet. Insofern ist und bleibt der Mensch nach Rahner ein Sünder, der nicht in der Lage ist, das, was er einmal falsch gemacht hat, auch wieder gut zu machen. Ebenso gilt, dass alles planende, auf die Zukunft hin berechnete Handeln auf Unplanbares und Unmanipulierbares stößt. Der Mensch verfügt über einen nur begrenzten Horizont und bleibt Unverfügbarem ausgesetzt. Schließlich ist er jenes endlich und vergängliche Wesen, dessen freier und schöpferischer Selbstvollzug unter dem Gesetz des Todes steht. Aber, so lautet es im Vortrag weiter, es ist seltsam, wie wenig in den üblichen Zukunftsutopien vom Tod des Menschen die Rede ist. Der Tod wird verdrängt und gesprochen wird von einer Art Superwohlstandsgesellschaft mit wenig Arbeit, viel Automation, Ausgemerztheit der Krankheit, langem Leben. Von einer Gesellschaft, in der innerlich und äußerlich alle Konflikte durch genetische und pharmakologische Manipulation und gesellschaftliche Dressur ausgerottet sind. Es wird verdrängt, was in diesem Äon das Leben lebendig erhält und was allein das Tor des ewigen Lebens ist. Der Tod und die Bereitschaft zu sterben. Freilich bedeutet dies, so Rahner, keinen Freibrief für die konservative Verteidigung der Gestalten von Tod, Leiden und Konflikt. Es macht nicht viel Sinn, wenn der Reiche den Segen der Armut, der Mächtige die Würde der Demut, der Gesunde die Geduld des Leidtragenden preist. Trotzdem findet alle Selbstmanipulation mit ihren realen wie utopischen Zielen, das Leben und die irdische Wirklichkeit des Menschen zu verbessern, durch Tod und Sterblichkeit ihre unaufhebbare Grenze. Aber vor allem droht durch die Verdrängung des Todes beim Menschen, der im Unterschied zu allen anderen Lebewesen um sein Endlichsein weiß, noch etwas anderes verdeckt zu werden, nämlich seine Offenheit für jene unergründliche Dimension, die Rana das unendliche Geheimnis, die absolute Transzendenz nennt. Daher besteht für den Theologen die hauptsächliche Gefahr der Selbstmanipulation darin, dass der Mensch in seiner durch Wissenschaft und Technik hergestellten Welt dieser wesentlichen Erfahrung verlustig geht. Gleichwohl bildet dies für Karl Rahner keinen Grund, seine Offenheit gegenüber dem operablen Menschen zurückzunehmen. Also das Bewundernswerte ist, dass er versucht, gerade aus einem religiösen Hintergrund heraus, den Menschen als ein freies Wesen, das sich selber als in seiner Freiheit annehmen kann und das eine große Gestaltungsoffenheit für seine eigene Zukunft hat, also diesen Menschen in dieser Freiheit anzunehmen und zu begreifen. Auf der anderen Seite aber auch diesem freien Menschen zu sagen, dass zu seiner Freiheit auch gehört, dass er bei der Selbstrealisierung an Grenzen stößt. Grenzen, die der Mensch immer wieder neu zu finden und deren konkreten Verlauf er immer wieder neu auszumachen hat. Besonders heute, rund 40 Jahre später, nachdem die Selbstmanipulation weiter vorangeschritten ist. Auf der einen Seite denke ich schon, dass ich den Schwung Karl Rahners teile und auch geteilt habe. Denn wir wissen ja, dass wir in einer wissenschaftlich-technischen Welt leben. Und man muss sich einfach ernsthaft darauf einlassen, auch als Kirche, dass jede Alternative zum wissenschaftlichen Handeln eine wissenschaftliche Alternative ist in dieser Lebenswelt und nicht etwa der Rückzug aus der wissenschaftlichen Welt. Das gilt genauso für die Technik. Jede technische Alternative ist eben technisch und jede ökonomische Alternative ist ökonomisch. Das heißt, wir müssen zu diesen Sachgerechtigkeit der irdischen Wirklichkeiten eine positive und offene Stellung haben. Das löst selbstverständlich die Verantwortung nicht auf. Und ich weiß nicht, ich würde vermuten, dass der heute 100-jährige Karl Rahner eher zu denen gehören würde, die den Bedenken kommen würden, wenn wir den Menschen selber in total zur Disposition stellen. Also wenn wir etwa sagen, ein menschliches Lebewesen, bei dem wir überhaupt nicht leugnen können, dass ein menschliches Lebewesen ist, steht einfach zur Verfügung als Forschungsmaterial. Also ich glaube, dass an dieser Stelle die Aufbruchbereitschaft von Karl Rahner aufgehört hätte. Was wir daraus bewahren können, ist sicher eine grundsätzliche Offenheit gegenüber der Wissenschaft der technischen Zivilisation, auch wenn man sie im Einzelnen kritisiert. Am Schluss seines Vortrags aus dem Jahre 1965 stellt Karl Rahner fest: Es wäre zu beklagen, dass die Christen so wenig mit Mut und schöpferischer Fantasie beitragen zu einer schöpferischen Zukunftsideologie für diese Selbstmanipulation in eine ferne Zukunft hinein, sondern sich im Allgemeinen mit der Rolle der konservativen Warner und Retardierer begnügen. Man könnte freilich auch fragen, ob ihr Gott der Geschichte, der immer größer ist als seine Kirche, den Christen vieles in der Geschichte eben doch nicht anvertraut, sondern anderen aufträgt, die anonymer doch die Exekutoren der Geschichte sind, die Gott allein steuert und in sein eigenes ewiges Leben einmünden lässt. Für die Theologie bleiben für Karl Rahner hinsichtlich des operablen Menschen viele Fragen offen. Doch der Mensch selbst bleibt für ihn eingebettet in die Gewissheit, dass er wirklich Geschichte macht, also so sich selbst, und dass er gerade darin nicht sich selbst gehört. Karl Rahner ist eine unauslöschliche Figur der Theologie des 20. Jahrhunderts. Es hat sicher andere faszinierende Theologen im 20. Jahrhundert auch gegeben, nicht gerade um dieses Zweite Vatikanische Konzil. Aber vielleicht ist Karl Rahner derjenige, der mit seiner spekulativen Kraft, auch wenn er zum Widerspruch herausfordert, die Menschen als wirklich auch geistig auf einem höchsten Niveau gehalten und herausgefordert hat und auch kritisch, weil er selber eben diese Bereitschaft, den Glauben total dem Denken auszusetzen, diese Unerschrockenheit an sich trug. Nicht, als wenn er von daher jetzt immer zu aufmüpfigen Positionen gelangt wäre, aber es war eben halt dieses Klima der Offenheit, das einen angenommen hat. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie Experiment Mensch, die christliche Anthropologie Karl Rahners. Eine Sendung von Astrid Nettling. Regie Axel Scheibchen. Es sprachen Gisela Claudius und Bernd Hahn. Die Redaktion hatte Rüdiger Achenbach.